thank you for traveling. Wie sie mit der Bahn fahren und trotzdem ankommen. Von Marc Spörle und Lutz Schumacher. Liebe Juristen der Deutschen Bahn, hier sprechen Marc Spörle und Lutz Schumacher. Wir gestehen, alles, was Sie hier hören werden, ist erstunken und erlogen. Wir wissen so gut wie Sie, dass alle Züge der Deutschen Bahn stets pünktlich sind, alle Zugbegleiter immer greifbar und kompetent und sämtliche Bahnreisenden satt, sauber und zufrieden. Außerdem ist die Bahn ganz ohne Zweifel das umweltfreundlichste Schienenreiseverkehrsmittel Deutschlands und wir wissen sehr wohl, dass man ein derart gemeinnütziges Unternehmen nicht kritisieren darf. Zumal, wenn die Spitze dieses Unternehmens immer noch auf einen Börsengang hofft, der das mit der Gemeinnützigkeit endgültig ändern will. Also, aber das war von uns auch nicht anders zu erwarten, den wahrlich haarsträubenden Inhalten dieses Hörbuchs fehlt jegliche reale Grundlage. Jeder Hörer und Bahnfahrer wird schon nach den ersten Minuten voll Abscheu und Entsetzen merken, dass es sich hier um billigste und effekthascherischste Satire handelt, dass sämtliche Inhalte, Namen, Beispiele, Anwürfe haltlos, weil völlig frei erfunden sind. Lieber Bahnchef, seien auch Sie ganz unbesorgt. Nach Erscheinen dieses Hörbuches werden Sie von den Heerscharen zufriedener Bahnkunden jede Menge Solidaritätsschreiben bekommen. Containerweise, Waschkörbeweise, stapelweise. Zumindest aber, es gibt ja bei Ihnen noch ein paar getreue Beamte, 2 oder 3. Nachfolgend hören Sie alle Aussagen, die wir widerrufen. Dürfen wir unser Asyl im Amazonas jetzt wieder verlassen?